Der größte Hornburger ist der kleine Papst Nummer 147. Er sitzt aus Bronze vor der Hauptkirche, obwohl die evangelisch ist, obwohl die Marienkirche heißt. Clemens II. War nur von Weihnachten 1046 bis Oktober 1047 Papst. Dann wurde er auf Anregung des abgesetzten Vorgängers und vorübergehenden Nachfolgers Benedikt des 19. vergiftet. Auf Schleichwegen wurde die Papstleiche heimlich über die Alpen geschmuggelt und im Bamberger Dom beerdigt. Dort befindet sich seither das einzige Papstgrab nördlich der Alpen. Das freut die Bamberger, deren Bischof Clemens war, als er noch Suidger hieß. Geboren aber ist er in Hornburg, das freut die Hornburger. Sie haben gute Ideen, backen Papst Clemens Brot aus Natursauerteig und in Hornburger Landbier eingequollenem Hafer und Dinkelschrot und räuchern schnittfeste Mettwurst zum Papst Clemens Taler.